Abschnitt 7 aus Nach berühmten Mustern. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner. Ausschnitt aus dem Nachwort zum ersten Band der Gesamtausgabe von Mautners Werken. Es wäre recht undankbar von mir gewesen, die Parodien nach berühmten Mustern von dieser Auswahl meiner Schriften auszuschließen. Der überraschende Erfolg des Büchleins hat mir vor mehr als 40 Jahren wahrscheinlich das Leben gerettet, weil er in die schwerste Zeit meines Ringens fiel, des Ringens um mein Recht, als freier Schriftsteller zu leben. Der Erfolg war so stark, dass mir der kleine Spaß über Nacht den Zugang zu einigen literarischen Ehren eröffnete und ich die nette Aussicht hatte, zeitlebens als geschätzter Parodist ein auskömmliches Dasein zu fristen. Mein unvernünftiger Zorn gegen die Versuche der Verleger und des Publikums, mich nach diesem Erfolge zum Festhalten an der parodistischen Fabriksmarke zu zwingen, mich zu einem Humoristen abzustempeln, legte sich erst nach vielen Jahren, als meine ernstesten und unzugänglichsten Werke sich durchgesetzt hatten und als der unabhängige Richard M. Meyer in einem akademischen Aufsatze, der mir begreiflicherweise gefiel, den inneren Zusammenhang zwischen meinen parodistischen Studien und meiner Kritik der Sprache sehr anerkennend feststellte. In der Gesamtausgabe der Parodien, der Verlag Union Deutsche Verlagsgesellschaft hat mir freundlichst den Abdruck der hier vorgelegten Stücke gestattet, habe ich einleitend schon 1897 die kleine Geschichte erzählt, durch welchen äußeren Anstoß das Büchlein entstand. Unmittelbar nach dem Attentate Hödels im Mai 1878 hatte Berthold Auerbach in der Berliner Nationalzeitung seiner Entrüstung Ausdruck gegeben, in seiner schon unerträglich gewordenen Manier. In der folgenden Nacht saßen im Café Kaiserhof einige jüngere Schriftsteller zusammen, unter ihnen Paul Lindau, die zunächst über die Entgleisung des alten Auerbach lachten, dann aber schnell fertig daran gingen, andere berühmte Schriftsteller ihre Entrüstung über den Wortversuch ebenso drollig vortragen zu lassen. Was da in später Stunde auf den Marmortischen boshaft und lustig fertig geworden war, das war am nächsten Morgen im Börsenkurier zu lesen und hatte bei den Lesern dieses Blattes lachenden Beifall. Ich konnte nicht mitlachen. Ich empörte mich gegen die ganze Gattung der harmlosen Parodie. Ich verlangte von der Parodie eine bitter ernste Absicht. Für einen bloßen Ulk sei die alte Form zu gut. Entweder sei das Opfer ein ganzer Dichter, dann sei es ungehörig, sich über ihn lustig zu machen, oder sein Dichten sei Manier. Dann müsse die Parodie zur Kritik werden und die Manier ins Herz treffen. Parodie müsse Kritik sein, oder sie dürfe gar nicht sein. Man hielt mir entgegen, unzufrieden sein wäre leichter als besser machen. So versuchte ich denn auszuführen, was ich gefordert hatte. Am 3. Juni 1878 erschien im Deutschen Montagsblatte meine erste Parodie, die über Georg Ebers ohne den Namen des Verfassers. Ich habe das erste Attentat auf den alten Kaiser erwähnen müssen, weil es mittelbar mein pietätsloses Unternehmen herbeigeführt hat. Das zweite Attentat, das von Nobiling, hätte der Sache beinahe wieder ein rasches Ende gemacht. Am Tage vor dem Erscheinen jener Nummer des Montagsblattes waren nämlich zwei Ereignisse zusammengetroffen, die Teilnahme oder die Neugier der Leute aufs Äußerste erregten. Der zweite und blutige Mordversuch gegen den greisen Kaiser und der Untergang des Panzerschiffes Großer Kurfürst. In Berlin wurde damals am Morgen des Montags kein anderes Blatt ausgegeben als eben das Deutsche Montagsblatt. Das ging jetzt am Sonntagnachmittag in unzähligen Exemplaren als Extrablätter in die Straßen Berlins hinaus, in immer neuen und wirklich von Stunde zu Stunde vermehrten Auflagen. Die Menschen auf der Straße verlangten Nachrichten über das Befinden des Kaisers, verlangten die Namen der Toten und der Geretteten vom großen Kurfürst. Ein Nachtrag nach dem anderen wurde geschrieben, gesetzt und eingehoben. Ein Aufsatz nach dem anderen musste diesen andrängenden Nachträgen Platz machen. Zuletzt auch meine Ebers-Parodie. In den Räumen der einzigen Zeitung Berlins, die an jenem Nachmittage in Betrieb war, war mehr zu erleben. Ich werde niemals das alte Weiblein aus einem Vororte vergessen, das in einem Redaktionszimmer wartete und wartete, um an der Quelle alles Wissens zu erfahren, ob ihr einziger Sohn, ein Matrose unter den Toten oder Geretteten zu finden wäre. Aber in kleinlichem Gedächtnis ist es mir auch haften geblieben, dass meine Parodie verschwinden musste, um Raum zu geben für eine Namenliste. Kein Mensch sprach begreiflicherweise tags darauf von meiner Arbeit. Es schien ein Schlag ins Wasser gewesen zu sein. Nur weil ich im ersten Anlaufe auch die Parodien auf Freitag und Auerbach schon geschrieben hatte, erschienen sie in den nächsten Wochen. Mein erster Erfolg, Namenlos. Als dann im Herbste ein dünnes Buch die Parodien sammelte unter Nennung meines Namens, als Ferdinand Kürnberger in einer seiner literarischen Herzenssachen die Parodien fast leidenschaftlich anpries und mir ein glänzendes Horoskop stellte, kam es bald auch zu dem tollen buchhändlerischen Erfolge. Ich war reif geworden für das Konversationslexikon und durch den Titel nach berühmten Mustern sogar für Büchmanns geflügelte Worte. Die meisten Opfer meiner parodistischen Studien kannte ich persönlich. Sie nahmen die exemplarische Kritik zuerst übel auf, versöhnten sich aber recht bald. Unversöhnlich blieben nur Scheffel und Hamerling. Ich musste beide höher achten als diejenigen Herren, die sich jetzt eifrig darum bewarben, in eine zweite Folge von berühmten Mustern aufgenommen zu werden. Sollte ich meine Lebenserinnerungen fortsetzen, so werde ich mancherlei über solche Zudringlichkeiten zu berichten haben. Hier möchte ich nur einen besonders bezeichnenden Fall erzählen. Ein durch persönliches Schicksal unglücklicher, nicht unbegabter, heute vergessener deutscher Dichter bat mich geradezu, ihn in der Reihe der Berühmten nicht zu übergehen. Mit nicht eben tapferer Höflichkeit machte ich ihn darauf aufmerksam, dass ich just meine Lieblinge, die ich genau kannte, auch nicht parodiert hätte. Dann, lieber Freund und Gönner, erklären Sie doch in einer Vorrede, dass Sie Keller, Anzengruber und mich nicht parodiert haben, weil wir für den Spott zu groß sind. Ich habe mich durch keine Anerbietungen verführen lassen, später wieder solche Parodien zu schreiben. Auch dann nicht, als ein neues Geschlecht von gerne großen exemplarische Kritik herausforderte. Ich hätte auch kaum mehr die erforderliche Munterkeit und Rücksichtslosigkeit meiner Jugend besessen. Ende von Abschnitt 7. Ende von Nach berühmten Mustern von Fritz Mautner.